Die Rauchwölkchen, die sie genießerisch aus Mund und Nase quellen ließ, hatten bei jedem Zug eine andere Farbe, mal blau, mal gelb, rosarot, grün oder lila. »Eines wollte ich dich schon längst fragen, Xaide«, sagte Bastian bei einem solchen Besuch, wobei er nachdenklich auf die riesigen Kerle in den schwarzen Insektenpanzern blickte, welche im völligen Gleichschritt die Sänfte trugen. »Deine Sklavin hört«, antwortete Xaide. »Als ich mit deinen Panzerriesen gekämpft habe, hat sich herausgestellt, dass sie nur aus Rüstungen bestehen und innen hohl sind. Wodurch bewegen sie sich eigentlich?« »Durch meinen Willen. Gerade weil sie hohl sind, gehorchen sie meinem Willen. Alles, was leer ist, kann mein Wille lenken.« Sie musterte Bastian mit ihren zweifarbigen Augen. Bastian fühlte sich auf undeutliche Weise durch diesen Blick beunruhigt, aber schon hatte sie die Wimpern wieder niedergeschlagen. »Könnte ich sie auch mit meinem Willen lenken?« fragte er. »Gewiss, mein Herr und Meister, und hundertmal besser als ich, die ich im Vergleich zu dir ein Nichts bin. Willst du es versuchen?« »Jetzt nicht, vielleicht ein andermal.« »Findest du es wirklich schöner, auf einer alten Mauleselin zu reiten, als von Gebilden getragen zu werden, die dein eigener Wille bewegt?« »Jicher trägt mich gern, sie freut sich darüber, dass sie mich tragen darf.« »Dann tust du es also um ihretwillen?« »Warum nicht? Was ist schlecht daran?« Xaide ließ grünen Rauch aus ihrem Mund steigen. »Oh, nichts, Herr. Wie könnte etwas schlecht sein, was du tust?« »Worauf willst du hinaus, Xaide?« Sie neigte den Kopf mit dem feuerfarbenen Haar. »Du denkst viel zu viel an andere, Herr und Meister. Aber niemand ist es wert, deine Aufmerksamkeit von deiner eigenen wichtigen Entwicklung abzuziehen. Wenn du mir nicht dafür zürnst, o Herr, so wage ich es, dir den Rat zu geben. Denke mehr an deine Vollkommenheit.« »Was hat das mit der alten Jicher zu tun?« »Nicht viel, Herr, fast gar nichts. Nur sie ist kein würdiges Reittier für einen wie dich. Es kränkt mich, dich auf dem Rücken eines so gewöhnlichen Tieres zu sehen. Alle deine Weggenossen wundern sich darüber. Nur du, Herr und Meister, weißt als einziger nicht, was du dir schuldig bist.« Bastian sagte nichts. Aber Xaides Worte hatten ihm Eindruck gemacht. Als das Heer mit Bastian und Jicha an der Spitze am nächsten Tag durch eine wunderschöne Auenlandschaft zog, benutzte er die Mittagsrast, um Xaides Vorschlag auszuführen. »Hör zu, Jicha«, sagte er und streichelte den Hals der Mauleselin, »der Augenblick ist gekommen, wo wir uns trennen müssen.« Jicha stieß einen Wehlaut aus. »Warum, Herr? Habe ich meine Sache denn so schlecht gemacht?« Aus den Winkeln ihrer dunklen Tieraugen rannen Tränen. »Aber nein«, beeilte Bastian sich, sie zu trösten. »Im Gegenteil, du hast mich diesen ganzen langen Weg so sanft getragen und warst so geduldig und willig, dass ich dich nun zum Dank belohnen will.« »Ich möchte keinen anderen Lohn. Ich möchte dich weitertragen. Was kann ich mir denn Größeres wünschen?« »Hast du nicht gesagt, dass du traurig darüber bist, dass euer eins keine Kinder bekommen kann?« »Ja, weil ich ihnen gern von diesen Tagen erzählen würde, wenn ich sehr alt bin.« »Gut, dann will ich dir jetzt eine Geschichte erzählen, die wahr werden soll. Und ich will sie nur dir ganz allein erzählen, denn sie gehört dir.«